Herr Präsident, heute will ich dir was sagen. In meinem Namen, in dem des ganzen Volkes, das im Elend lebt. 2011 sterben Leute vor Hunger. Sie wollen arbeiten, überleben. Ihre Stimme wird nicht gehört. Geh auf die Straßen, schau dich um. Menschen werden wie Tiere behandelt. Polizisten sind Monster, die nur mit Schlagstöcken sprechen. Tak, tak, tak. Den tunesischen Rapper Hamada Ben Amor, genannt El General, ließ der Machthaber Ben Ali zu Beginn des Aufstands verhaften und einsperren, um ihn mundtot zu machen. Vergeblich, denn dessen Stimme war längst überall auf der Welt bei YouTube zu hören, wurde dank Facebook bekannt. Ich habe also in Tunesien Interviews durchgeführt mit Bloggern, mit Internetaktivisten, die meinten, die Revolution hätte sicherlich stattgefunden, irgendwann, aber ohne Facebook vielleicht in 5 bis 10 Jahren. Insofern hat Facebook ganz klar die Rolle eines Katalysators oder eines Brandbeschleunigers gehabt. Die Politologin Anita Breuer vom Deutschen Institut für Entwicklungspolitik hat die Wirkung der sozialen Medien bei der tunesischen Revolution genauer untersucht. Facebook, so ihr Fazit, konnte nur im Zusammenspiel mit anderen Netzwerken, vor allem dem Blogger-Kollektiv Nawad, eine entscheidende Rolle spielen. Denn das Regime ließ Facebook überwachen. Inhalte wurden gefiltert, Passwörter geknackt, viele regimekritische Informationen gelangten bei Facebook nicht über den begrenzten Kreis der Freundeskontakte hinaus. Und da kommt Nawad ins Spiel, weil eben die Mehrheit derer Mitglieder im Exil saßen, brauchten die sich über diese staatliche Überwachung und auch Verfolgung keine Gedanken zu machen. Und die haben dann systematisch Facebook abgesucht nach diesen Informationen, haben die in eine chronologische Timeline gebracht, haben das strukturiert, haben sie übersetzt und untertitelt, was sehr wichtig ist, weil die Mehrzahl der tunesischen User auf Derja postet. Das ist also dieser tunesische Dialekt, der für Nicht-Tuneser eigentlich unverständlich ist. Und sie haben dann die so wirklich editierte und auch medientauglich gemachte Information über alle Social-Media-Kanäle verbreitet. Da ist sie dann aufgegriffen worden von den internationalen Nachrichtensendern. Und über die Berichterstattung von Al Jazeera ist dann quasi diese zuvor zensierte Information reimportiert worden nach Tunesien und so überhaupt erst der breiten Masse zugänglich gemacht worden. Genutzt werden die sozialen Medien vor allem von der Generation der 20- bis 35-Jährigen, die die arabische Revolution in Nordafrika tragen. Sie sind die Akteure des Wandels. Lange Zeit galt die junge Generation als stille und passive Masse. Wissenschaftler unterschiedlicher Disziplinen arbeiten an einem neuen, angemessenen Bild der arabischen Jugend und ihrer Situation. Sebastian Sohns, Islamwissenschaftler am Deutschen Orient-Institut in Berlin, konzentrierte sich in seinem Vortrag auf die junge Generation in Saudi-Arabien und im Jemen, wo die Hälfte der Bevölkerung unter 15 Jahre alt ist. Also im Jemen ist der Druck der Jugend sehr, sehr stark. Einfach liegt daran, dass das Bevölkerungswachstum sehr, sehr groß ist, dass es keine Arbeitsplätze gibt, dass die jungen Menschen keine Perspektive haben. Sie wissen einfach nicht, was sie mit ihrem Leben anfangen sollen. Viele neigen deswegen dazu, sich zu radikalisieren teilweise. Aber viele, viele andere sind auf die Straße gegangen im letzten Jahr, haben sich engagiert, sind aktiv geworden gegen das Regime von Ali Abdullah Saleh und möchten den Wandel, möchten eine Zukunft haben und möchten vor allen Dingen einen Arbeitsplatz haben, damit sie ihre Familie ernähren können. Und das gilt nicht nur für den Jemen. Nirgendwo sonst auf der Welt ist die Lage von gut ausgebildeten jungen Leuten, viele mit Hochschulabschluss, so schlecht wie in Nordafrika. Selbst im reichen Saudi-Arabien, erklärt Sebastian Sohns, wo Gastarbeiter die schlechten Jobs verrichten, sind gute Stellen am Arbeitsmarkt rar. Wir sehen auch hier eine enorme Jugendarbeitslosigkeit, eben aufgrund der Tatsache, dass viele Jobmöglichkeiten im öffentlichen Sektor liegen. Der öffentliche Sektor gerät an seine Grenzen, kann die ganzen Leute nicht mehr aufnehmen. Viele saudischen jungen Menschen möchten nach wie vor einen Job haben, der gut bezahlt ist, der ein hohes Renommee hat, allerdings eben, wo man nicht sehr viel arbeiten muss. Also ein klassischer Bürojob im öffentlichen Sektor. Diese Zeiten sind vorbei, dem muss sich die Jugend stellen und dem stellt sich auch die Jugend, insbesondere die Frauen. Via Internet wissen die jungen Leute, wie anderswo auf der Welt gelebt und gearbeitet wird, und sie erfahren über das Netz auch, wie korrupt die politische Führung bei ihnen zu Hause ist. Die soziale Bombe in den arabischen Ländern tickt weiter. Deshalb geht es nicht nur um die Vertreibung von Diktatoren und um demokratische Freiheiten, es geht um Gerechtigkeit und vor allem darum, dass die junge Generation eine Perspektive erhält. Wir sehen einen langen Transformationsprozess, der eigentlich gerade erst begonnen hat oder, wie man das auch sagen kann, die arabische Welt durchlebt eine historische Stunde, aber wir haben gerade erst die ersten 5 Minuten davon gesehen. Die Umbrüche in der arabischen Welt werden auch im Jahre 2012 nicht zu Ende gehen, sondern uns sicher noch eine Dekade lang beschäftigen. Der Politikwissenschaftler Volker Perthes ist Direktor der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Die Stiftung hat der Bundesregierung ein konkretes Projekt vorgeschlagen, das den arabischen Ländern in den Mühen der Ebene helfen und umgekehrt uns angesichts des Fachkräftemangels hierzulande nutzen könnte. Wir brauchen einen Pakt für Arbeit und Ausbildung, den die Europäische Union mit diesen Transformationsstaaten im arabischen Raum schließt. Und dabei würde es darum gehen, etwa, das sind gar keine großen Zahlen, 30.000 Visa pro Jahr zur Verfügung zu stellen, mit denen junge Graduierte, also Hochschulabgänger, junge Ingenieure, junge Ärzte, junge Pharmazeuten und andere, für eine 4-, 5-, 6-jährige Periode bei uns mitarbeiten können. Ein Jahr als Trainee in einer Institution oder einer großen Firma und dann weitere 4-, 5 Jahre, um als junger Ingenieur in einer Baufirma oder an einer Technologiefirma oder Ähnliches mitzuarbeiten, um dann am Abschluss dieser Zeit mit einem Unternehmensgründungskredit der Kreditanstalt für Wiederaufbau oder ähnlichen Einrichtungen in ihren eigenen Ländern selbst Arbeitsplätze schaffen zu können.